We thank you this evening. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For who you are. Für der, der du bist. And we ask you to bless these words. Und bitten dich, diese Worte jetzt zu segnen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Psalm 45. Psalm 45. I've actually never spoken on Psalm 45. Ich habe eigentlich über Psalm 45 noch nie gesprochen. Just quoted from it. Ich habe ihn zitiert. And let's begin with verse 1. Fangen wir mit Vers 1 an. It says, "My heart overflows with a good theme." Es wallt mein Herz von gutem Wort. I address my verses to the king. Sagen will ich meine Gedichte dem König. My tongue is the pen of a ready writer. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. This is a royal psalm. Das ist ein königlicher Psalm. And the songwriter is writing his song to the Lord. Und der Psalmist schreibt das zum Herrn hin. And he has a good theme. Und das Thema ist ein gutes. And the theme is not about a marriage breaking up. Es geht nicht darum, dass eine Ehe auseinandergeht. There's a song in America. It was popular last year. Ein bekanntes Lied gab es letztes Jahr in Amerika. I don't know how the melody went, but an die Melodie kann ich mich nicht mehr erinnern, aber the words were something like this. Die Worte gingen etwa so. My wife told me. Meine Frau hat mir gesagt. That if I don't be more around the house. Dass wenn ich nicht öfter zu Hause sei, stop going fishing. Und ich nicht fischen gehe. She's gonna leave me. Dann wird sie mich verlassen. So I thought about it. Da habe ich nachgedacht. And I'm gonna miss her. Und sie wird mir abgehen. The song goes, "Well, I'm gonna miss her." Ja, ich werde sie vermissen. Ja. It was all about how she didn't want him going fishing anymore. Ja, es ging darum, sie wollte nicht mehr, dass er fischen geht. Or else she would leave. Sie würde ihn sonst and then the verlassen. Chorus says, "Well, I'm gonna miss her." Und dann ist auch der Refrain so, ja, ich werde sie vermissen. But this is a good theme. Aber das Thema ist ein gutes. And it's a theme about the king. Und das Thema ist der König. About the Lord Jesus. Der Herr Jesus. And the tongue, my tongue is the pen of a ready writer. Meine Zunge ist wie der Griffel eines geschickten Schreibers. And it's like when Friederike writes her songs, right? So wie Annette, die Friederike ihre Lieder schreibt. She writes them from her heart. Sie schreibt sie vom Herzen. She writes them from the word. Sie schreibt sie vom Wort. And this is actually, you can just put Rika in this right next to this verse here. Du kannst neben diesen Vers Rika hinschreiben. You know, she has the tongue of a ready writer. Ja, sie hat tatsächlich die Zunge eines geschickten Schreibers. Verse 2. 3 in der Deutschen. You are fairer than all the sons of men. Du bist schöner als andere Menschen. But there's a reason. Da ist aber ein Grund. Why? Warum? Because grace is poured out upon your lips. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. What do you have in German? Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. What's Anmut mean? Anmut. Schönheit, richtig, ja. Grace. Aber okay. Gnade eigentlich war es in der Englischen, wortwörtlich. Okay. Grace is poured out upon your lips. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Therefore God has blessed you forever. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. It's amazing, huh? Es ist erstaunlich. Grace is on your lips, therefore God has blessed you forever. Gnade ist auf deinen Lippen, deswegen hat dich Gott für immer gesegnet. And if you flip over to Luke 4, wenn du jetzt zu Lukas 4 springst, you see how Jesus fulfills this. Werdet ihr sehen, wie Jesus die Erfüllung ist. I remember his tongue was a two-edged sword. Seine Zunge war ein zweischneidiges Schwert. In Johannes 1,17. It was grace and truth. Gnade und Wahrheit. And as he speaks in the synagogue in Nazareth, und er sitzt in der Synagoge in Nazareth, he opens the scroll, öffnet die Rolle, die Schriftrolle. He reads from Isaiah in verse 18. In Vers 18 liest er vom Jesaja. It says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor." Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. He has sent me to proclaim release to the captives. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. And recovery of sight to the blind. Und Blinden, dass sie wieder sehen. To set free those who are oppressed. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. To proclaim the favorable year of the Lord. Auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. And he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. And he began to say to them, er fing aber an, zu ihnen zu sagen, today this scripture has been fulfilled in your hearing. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. And all were speaking well of him and wondering at the gracious words which were falling from his lips. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. And they were saying, is this not Joseph's son? Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Okay, let's turn back to Psalm 45. Gehen wir zum Psalm 45 jetzt zurück. He is fairer than all men. Er ist schöner als alle Menschen. Grace is poured upon his lips. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. And therefore God has blessed him forever. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Look at verse 3. Vers 3 in der deutschen Vers 4. Gird your sword on your thigh, O mighty one. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held. In your splendor and in your majesty. Deine Majestät und deine Pracht. In your majesty, ride on victoriously. Und deine Pracht sei stark. For the cause of truth and meekness and righteousness. Zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Let your right hand teach you awesome things. Da lehre dich furchtbare Taten, deine Rechte. Okay, let's go back to this verse for a moment. Gehen wir diesen Vers noch einmal zurück. I read something interesting about verse 3. Ich las über den Vers 3 was Interessantes. Which really jumped out at me. Das sprang mir wirklich aus heraus. I wasn't sure if it was true. Ich war noch nicht sicher, ob das stimmt. So I checked the Hebrew. So habe ich das Hebräische geprüft. And I found out that it was true. Und ich fand heraus, ja, es ist wahr. And one writer said this. Und ein Schreiber sagte das. That the second part of the verse which says for the cause of truth and meekness and righteousness. Wo gesagt wird, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut. Actually literally says Wortwörtlich steht, ride on the word of truth, reite auf dem Wort der Wahrheit, and the meekness of righteousness, und der Sanftmut der Gerechtigkeit. Look at it real close. Schauen wir uns das näher an. For the cause in my Bible, what is it? Für die Sache. Yeah, the Sache is the word. Die Sache ist eigentlich tatsächlich das Wort Wort. It's the same word that is used throughout the Bible. Das gleiche Wort, was durch die Bibel hindurch verwendet wird. For the word of the Lord. Nämlich für das Wort des Herrn. So, for the word of truth, denn das Wort der Wahrheit, it can also read, for the word of truth and meekness and righteousness. Für das Wort der Wahrheit und der Sanftmut und Gerechtigkeit. But there's no word and between meekness and righteousness. Es gibt aber kein verbindendes und zwischen Sanftmut und Gerechtigkeit. So it's meekness righteousness. Es ist Sanftmut Gerechtigkeit. Or the meekness of righteousness. Oder die Sanftmut der Gerechtigkeit. And here's the thought that he said that really struck me. Und das ist der Gedanke, der mich wirklich berührt hat. He said that meekness is the most distinguished characteristic of righteousness. Sanftmut ist der hervorstehendste Charakteristikum der Gerechtigkeit. Wow, isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? So in John chapter 5, in Johannes Kapitel 5, when the Lord says, "Marvel not, for the day shall come," wo der Herr sagte, wundert euch nicht, es wird der Tag kommen, when the Son of Man shall call and those that are dead shall rise. Wenn der Menschensohn rufen wird und die tot sind, werden auferstehen. Those that have done evil will rise to judgment. Die Böses getan haben, fahren auf zum Gericht. But those that have done good will rise to righteousness. Die Gutes getan haben, fahren auf zur Gerechtigkeit. Or good, those that have done good. Die Gutes getan haben. And if I'm thinking of a life of righteousness, wenn ich an ein Leben der Gerechtigkeit denke, because if you look at verse 7, Wenn du dir Vers 7 anschaust, but starting with verse 6, mit Vers 6 beginnend, in the English, in der Englischen, your throne, O God, is forever and ever. Dein Thron, O Gott, ist immer und ewig. A scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. You have loved righteousness and hated wickedness. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. And I would imagine if the average person described what righteousness was. Ich wundere mich, was die durchschnittliche Person, wie sie Gerechtigkeit beschreibt. And tried to live righteously for 1 week. Und versuch gerecht zu leben eine Woche lang. I would almost bet. Ich könnte wetten beinahe. That by the end of the week. Dass am Ende der Woche. They would be very legalistic. Wären sie sehr gesetzlich. They would become like a police officer. Sie würden zu Polizisten werden. Because somehow our idea of righteousness, weil unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, means that we do good, bedeutet wir tun Gutes, and we make other people do good, und zwingen andere auch Gutes zu tun. But here, doch hier, if we go back to verse 3, wenn wir zu Vers 3 zurückgehen, gird your sword on your thigh, O mighty one. Dein Schwert um die Hüfte, du Held. And this is a picture of a sword hanging down to the ground. Man stellt sich vor ein Schwert, das zum Boden durchhängt. Off the side of the thigh. Seitlich an der Hüfte. Your splendor and your majesty. Deine Majestät und deine Pracht. Now that sword speaks of God's promises. Dieses Schwert spricht oder symbolisiert Gottes Verheißung. It speaks of his word. Es beschreibt sein Wort. And he has this word on his thigh. Er hat das Wort an seiner Hüfte. In splendor and majesty, in Pracht und in Majestät. It reminds me of 2 Peter 1. Es erinnert mich an 2. Petrus Kapitel 1. Where it says we have these precious and magnificent promises. Wir haben diese kostbaren und wunderbaren Verheißungen. It also reminds me of Psalm 138:2. Es erinnert mich auch an Psalm 138:2. Where he has magnified his word above his very name. Wo er sein Wort erhoben hat über seinen eigenen Namen. So the songwriter says, gird your sword on your thigh. Der Liedschreiber sagt, man soll das Schwert um die Hüfte gürten. And the word, I have the word in here. What do you have there? Um, yeah. In your splendor. In deine Majestät. Can also be with your splendor. Es kann sein mit deiner Majestät. Which means that the splendor and the majesty is radiating from the sword. Dass diese Brillanz und diese Majestät von diesem Schwert ausstrahlt. Right, the sword is part of this. Das Schwert hat einen Teil davon. And this sword is being magnified in the splendor. Und dieses Schwert wird hervorgehoben, es leuchtet hervor in diesem Glanz. And in your majesty ride on victoriously. Und in deiner Majestät geh siegreich weiter in deiner Pracht. Now think of the Lord Jesus on earth. Denke an den Herrn Jesus auf der Erde. It's easy to think of him in terms of Revelations 1. Ja, man kann ihn sich leicht vorstellen gemäß Offenbarung 1. Where he's in all his glory. Wo er in seiner Herrlichkeit. And he has this two-edged sword coming out of his mouth. Wo ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund hervorkommt. And the apostle John sees him and falls like a dead man. Und der Apostel Johannes fällt bei seinem Anblick zu Boden. But think of the Lord in his earthly ministry. Doch denke an den Herrn, wie er auf der Erde war, in seinem irdischen Dienst. And how the words of his father, und wie die Worte seines Vaters, were like a sword on his thigh, ein Schwert waren an seiner Hüfte, and how the glory of God rested on him, und wie die Majestät, die Herrlichkeit Gottes auf ihm ruhte, like he said, like he quoted from Isaiah in Luke 4, wie er in Lukas 4 den Jesaja-Brief zitierte, that you have anointed me, du hast mich gesalbt. You have anointed me to preach the gospel. Die gute Nachricht zu predigen. And this anointing that we have, und diese Salbung, die wir haben, is God's glory upon us. Ist Gottes Herrlichkeit auf uns. And in this glory, und in dieser Herrlichkeit, we ride on victoriously. Sind wir siegreich. 2 Corinthians 2:14. 2. Korinther 2,14. He always leads us in triumph. Er führt uns immer in den Triumph. Now watch this part. Schaut auf diesen Teil jetzt. Because Weil of the word of truth. Der Sache, wegen der Sache der Wahrheit and the meekness of righteousness. Und der Sanftmut der Gerechtigkeit. So it's what I believe, was ich glaube and it's what I do, und was ich tue. Or what I believe and how I live. Was ich glaube und wie ich lebe. And these two characteristics are the main characteristics of this glorious king. Diese zwei Charakteristika sind die Hauptcharakteristika dieses herrlichen Königs. The word of truth, das Wort der Wahrheit, and a meek king, und einen sanften König. And we see that in Matthew chapter 21. Und das sehen wir in Matthäus 21. That when the Lord rode into Jerusalem, als der Herr in Jerusalem einritt, he rode on a donkey. Da tat er das auf einem Esel. But it was a donkey that had never been ridden on before. Jedoch ein Esel, der noch nie zuvor geritten worden ist. And you know what it's like to sit on a donkey that's never been ridden before. Stellt euch vor, was es bedeutet, auf einem noch nie berittenen Esel zu sitzen. It doesn't like it. Es wird es nicht mögen. It goes crazy. Er wird verrückt. But look at what the meekness of God can do. Aber schau, was die Sanftheit Gottes fertig bringt. In the Gospel of Mark it says, in dem Markus Evangelium steht, Jesus said, get this colt, wo Jesus sagt, nimm diesen baby donkey, diesen jungen Esel, that had never been ridden on, das noch nie, auf dem noch nie geritten wurde, and bring it to me. Und bring es zu mir. They brought it, sie brachten es, they put some blankets on it, gaben ein paar Leinentücher and he drüber, sat right on it. Und er saß darauf. And that donkey never kicked. Dieser Esel hat nie ausgeschlagen. Why? Warum? He was in the presence of the king. Er war in der Gegenwart des Königs. And if the Lord's presence could subdue a baby donkey, und wenn die Gegenwart Gottes so einen jungen störrischen Esel sanft machen or konnte, a young donkey, einen jungen Esel, how much more can the Lord's presence subdue the donkey in us? Und wie sehr kann die Gegenwart Gottes den inneren Esel von uns zur Ruhe bringen? Right, the donkey in that person. Den Esel in jener Person. Like Saint Francis said, Franziskus sagte, he called his sin nature, er bezeichnete seine Sündennatur, brother ass, Bruder Esel. Yeah, and he would just drag brother ass with him wherever he went. Und er würde diesen Bruder Esel mit sich mitzerren, wo immer hinging. He said brother ass doesn't like to do certain things. Er sagte, Bruder Esel mag gewisse Dinge nicht tun. But in the presence of the Lord, doch in der Gegenwart des Herrn, brother ass submits. Und ordnet sich Bruder Esel unter. And this characteristic of righteousness. Und dieses Charakteristikum der Gerechtigkeit. If we can think of that for a moment and grasp this. Wenn wir nur einen Moment das begreifen können. We have the word of truth. Wir haben das Wort der Wahrheit. We have our Bibles. Wir haben unsere Bibel. We read them, we study them. Wir lesen es, wir studieren es. Aber the number one characteristic of living a life of righteousness, das oberste Merkmal eines Lebens gelebt in Gerechtigkeit, is meekness, ist die Sanftheit. Amazing, right? Erstaunlich. Meekness is this picture of controlled strength. Sanftheit ist dieses Bild der kontrollierten Stärke. It is yielding to God. Es sich Gott hinzugeben, a picture of security. Ein Bild der Sicherheit. In southern USA they have a lot of horse racing. In südlichen Staaten von Amerika werden viele Pferderennen veranstaltet. And the principle goes like this. Das Prinzip geht so. The meekest horse, das sanfteste Pferd, always wins. Gewinnt immer. Always wins. Gewinnt immer. Because its strength under control. Weil es seine Stärke kontrolliert. A strong horse who's out of control. Ein starkes Pferd, das außer Kontrolle ist. Doesn't win. Gewinnt nicht. A horse under control who has no strength and doesn't win. Pferd unter Kontrolle, das keine Stärke hat, wird auch nicht gewinnen. But strength under control always wins. Stärke der Kontrolle untergeordnet gewinnt immer. And this is the characteristic of a life of righteousness. Und das ist das Charakteristikum schlechthin des Lebens der Gerechtigkeit. And it says, let your right hand teach you awesome things. Da lehre dich deine rechte furchtbare Tat. I couldn't figure out what this meant. Ich konnte nicht zuerst herausfinden, was das bedeutet. I had my ideas. Ich hatte dann Ideen. I searched and searched. And finally someone gave me a thought and I think it means this. Jemand gab mir einen Gedanken und ich glaube, es ist das. Your right hand, deine rechte, is your skillful hand for the most part. Ist die geübte Hand meistens. Unless you're a lefty, of course. Außer du bist jetzt Linkshänder. Like Pastor Matt. But so wie Pastor for Matt. The most part, your right hand speaks of the hand of skill. Im Allgemeinen ist die rechte die geschickte Hand. And let your skillful hand, lass deine rechte, teach you awesome things. Dich wirklich furchtbare Taten so lernen. 2 Timothy 2:15 2. Timotheus 2:15 Study to show yourself approved. Studiere, dass du dich als bewährt erweist. A workman who does not need to be ashamed. Ein Arbeiter, der sich nicht schämen braucht. When we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen. How many lies did I believe? Wie viele Lügen habe ich geglaubt? About the nature of God. Über Gottes Charakter. We study to show ourselves approved. Wir studieren, um uns zu bewähren. Number one. Erstens. And number two, Nummer zwei. We walk with the Lord in meekness. Wir gehen mit dem Herrn in Sanftmut. But we are skilled. Aber wir sind geübt. When David was before King Saul, als David vor König Saul war, it says over and over, steht immer wieder, David behaved himself wisely. David verhielt sich sehr weise. He was wise. Er war weise. He was skilled. Und er war geübt. And as time goes on, und wie die Zeit weitergeht, we become skilled. Werden wir geübt in the way that we understand the word, in der Art, wie wir das Wort verstehen, in der Tiefe. We know the reference point is grace. Wir wissen, Gnade ist der Hauptangelpunkt. We want grace to pour out upon our lips. Wir wollen, dass Gnade über unsere Lippen überströmt. We don't want to use the word to manipulate people. Wir wollen people. Das Wort Gottes nicht benutzen, andere zu manipulieren. Yes, it will correct people. Ja, es wird Leute korrigieren. Yes, it will rebuke people. Es wird Leute auch zurückweisen. But my understanding of the word. Aber mein Verständnis des Wortes. Is that God is for sinners. Dass Gott für die Sünder ist. Through Christ. Durch Christus. In anyone who's in Christ, God is for them. Und jeder, der in Christus ist, Gott ist für ihn. And God wants us to be in Christ. Und Gott möchte, dass wir in Christus and the sind. Words that I speak, und die Worte, die ich spreche, they're always for people. Die sind immer für die Leute. And we are not like this naturally. Von Natur aus sind wir aber nicht this so. Comes through a life of faith. Das kommt durch ein Leben des Glaubens. This is what the right hand speaks of. Das ist, worüber die rechte, was die rechte aussagt. We have to become skilled in this. Wir müssen geübt sein darin. We have to walk in the word of his grace. Wir müssen im Wort seiner Gnade gehen. Number one. Nummer eins. Number two. Nummer zwei. Meekness has to characterize our life before the Lord more than anything. Sanftheit muss unser Leben vor dem Herrn über allem anderen charakterisieren. Right? And if it is, und wenn es so ist, the skill of our right hand, die Geübtheit unserer Rechten, will teach us awesome things. Wird uns erstaunliche, furchtbare Sachen lehren. One scholar said it will lead us to awesome things. Es wird uns zu wunderbaren Sachen führen. I was speaking with Rebecca St. James's father the other night. Ich habe mit dem Vater von Rebecca James gesprochen, der on the terrace. Auf der Terrasse. And he said to me, und er sagte mir, I am so happy to be here. Ich bin so froh, dass ich da bin. He said, he says, this is not normal. Das ist nicht normal. He says, we are not. He says, we are not automatically accepted. Wir sind, werden nicht automatisch angenommen. So many people are suspicious. So viele Leute, die sind verdächtig oder haben Verdacht. They don't, misstrauisch, ja. They don't give us the right hand of fellowship. Sie geben uns nicht die Rechte der Gemeinschaft. They said, we came in here. Er sagte mir, sie kamen hier rein. We came in here. Wir kamen hier rein. You embraced us. Ihr habt uns umarmt. You accepted us. Ihr habt uns angenommen. You let us share. Ihr habt uns Anteil you lassen. Edified us. Ihr habt uns aufgebaut. And he said this. Und dann sagt er das. He said, you are doing everything here so joyfully. Und alles, was ihr hier macht, macht ihr so freudig. And I thought, yeah. Und ich dachte mir, ja. It's true. I mean, that's. Ist wahr. That's not an accident. Das ist nicht zufällig. That's not an accident. Das ist nicht zufällig. Because it's the result of what we believe. Sondern es ist das Resultat von dem, was wir glauben. We don't do things for God. Wir tun Dinge nicht für Christ Gott. Is the one who leads us in triumph. Christus ist der, der uns in den Triumph zuführt. And does things through us. Und tut Dinge durch uns. And meekness und Sanftheit means that I'm relying on him to do something. Bedeutet, ich hänge von ihm ab, etwas zu tun. Meekness means I know my limitations. Sanftheit ist mir meiner Limitationen bewusst zu sein. Meekness means even if I can do something. Sanftheit bedeutet, selbst wenn ich etwas zusammenbringe. What does it profit if the Lord's not in it? Was bringt es, wenn der Herr nicht dabei ist? Psalm 127. Unless the Lord builds the house, außer der Herr baut das Haus, they labor in vain. Mühen sie sich umsonst. Unless the Lord guards the city, außer der Herr überwacht die Stadt, the watchmen watch in vain. Wird der Wächter umsonst aufpassen? And meekness means I'm not going to make a step. Und Sanftheit bedeutet, oder Sanftmut, ich mache nicht einen Schritt. Even if I can, selbst wenn ich in der Lage bin, what will it profit me if the Lord's not with me? Was bringt es schon, wenn der Herr nicht mit ist? So my strength is under control. Meine Stärke ist unter Kontrolle. And I'm waiting on the Lord. Und ich warte auf den Herrn. And I'm praying and asking him. Und ich bete und ich bitte ihn. And my right hand is guiding me. Und meine rechte führt mich. Because in my right hand, weil in meiner rechten, is the word of his grace. Ist das Wort seiner Gnade and the meekness of wisdom. Und die Sanftheit der Weisheit. That's James 3:13. Jakobus 3:15. Is anyone wise here? Ist jemand weise unter euch? Then let him show his good works through the meekness of wisdom. Lasst ihm seine guten Werke zeigen, demonstrieren durch die Sanftmut der Weisheit. So we see that meekness is a chief characteristic of wisdom. Sanftheit ist das Hauptcharakteristikum der Weisheit. Meekness, the chief characteristic of righteousness. Das Hauptcharakteristikum der Gerechtigkeit. If I'm not yielding to God, wenn ich nicht Gott mich unterordne, then what is my life? Was zählt mein Leben right? Dann? Only God can do it. Nur Gott kann es. And my right hand, my skill, meine Rechte, of trusting the Lord, dem Herrn zu vertrauen. Right? Tribulation works patience. Drangsal bewirkt Geduld. And patience experience. Geduld die Erfahrung. And there's my right hand right there. Und da ist die Rechte. That's experience, the experience of God's faithfulness. Die Erfahrung, das Erfahren von Gottes Treue. I have real experience of in God's faithfulness. Ich habe Gottes Verlässlichkeit tatsächlich wahrhaftig erlebt. I have seen God move time. Ich habe Gott time immer wieder gesehen, wie er durchgekommen ist. And the situations get bigger. Und die Situationen werden schwieriger. And bigger. Und größer. And now it will demand more skill. Und es wird mehr Übung erfordern. And I think, wow, this one's big. Und ich denke mir, das ist groß. Is this sword going to work on this one? Wird das Schwert das bewältigen? Is God in control? Ist Gott in Kontrolle? Is God big enough for this one? Ist Gott groß genug dafür? Sure he is. Ja. And I go in with skill. Und ich gehe mit Übung. And I have his word. Und ich habe sein Wort. And I have meekness. Und ich bin sanft. I'm trusting him. Ich vertraue ihm. I know he's working. Ich weiß, dass er wirkt. He's working many things at the same time. Dass er arbeitet vieles zusammen gleichzeitig. And he's working in a progression. Und auch in einer Progression. So things are coming together. Dinge werden zusammengeführt. Three things today. Drei heute. Then the fourth thing 2 days later. Das vierte zwei Tage danach. Three more things next week. Drei weitere Dinge die nächste Woche. And then Woche. Two more things 2 months later. Und zwei weitere Dinge 2 Monate später. And there's the picture. Und jetzt ist das Bild da. God did it. Gott hat es getan. And my right hand. Und meine Rechte. Has led me to tremendous things. Hat mich in unglaubliche Dinge geführt. to a life of prosperity in the Lord. Zu einem Leben des Wohlstands im Herrn. And when the Lord has a crisis, und wenn der Herr eine Krise he hat, knows who to go to. Dann weiß er, zu wem er sich wenden, right? An wen he er sich goes, wenden kann. He goes to the David. Er geht zum David. He goes to a little boy. Er geht zu einem kleinen Burschen. Who knows meekness. Der Sanftheit kennt. The little boy who trusted God against the bear, against the lion. Der junge Bursch, der Gott vertraut hat gegen den Bären und gegen den Löwen. Who is skilled in his right hand. Der die geübte Rechte hat. And suddenly there's a Goliath. Und plötzlich steht da ein Goliath. And the Lord knows who to send. Und der Herr weiß, wen er dahin schickt. And Jesse says, "Go to the battle." Und Jesse sagt, geh in die Schlacht. There goes David to the battle with the loaves of bread. Und David geht mit den Brotlaibern unterm Arm in die Schlacht. Gets to the battle, says, "Here guys, here's some bread." Fällt und sagt, "Hallo Burschen, ich hab das Brot." And then all of a sudden this roar. Und dann ein Gebrüll. "Give me a man." Gebt mir einen Mann. "I told you this." Ich habe euch schon gesagt. 39 days now. 39 Tage. 40 days. 40. "Give me a man." Also, gebt mir einen and, Mann. And here's God's man. Und hier ist jetzt Gottes he, Mann. He's got he's filled with truth. Gefüllt mit Wahrheit. And he's got the sword in his right hand. Das Schwert in der rechten. And it will lead him to tremendous victory. Und es führt in den unglaublichen Sieg. And David goes against Goliath. Und David tritt gegen Goliath an. And all he speaks about is how the Lord will deliver you into my hand. Und er spricht nur darüber, wie der Herr ihn in seine Hand ausliefern wird. And we have a sword. Und wir haben ein Schwert in our hand. In unserer Hand. It's God's word. Es ist Gottes Wort. And it's his righteousness. Und es ist seine Gerechtigkeit. And meekness, the chief characteristic. Und Sanftmut, das Hauptmerkmal. Trusting the Lord. Gott vertrauen. The strongest horse will always win. The meekest horse will always win. Das sanfteste Pferd wird immer gewinnen. And we could say this just to close. Und im Anschluss können wir das ruhig sagen. When we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen. And the Lord is giving out reward. Und der Herr Belohnungen austeilt. Because of victorious living. Wegen einem erfolgreichen, siegreichen Leben, we will stand there and say, werden wir dort stehen und sagen, as certain people get great rewards, wenn gewisse Leute große Belohnungen bekommen. Yep. Yeah. Yep. Like they used to say, ja, wie sie es gesagt haben, the meekest horse always wins. Das sanfteste Pferd gewinnt immer. Right? The meekest horse. Das sanfteste Pferd. The ones who trust the Lord. Die, die dem Herrn vertrauen. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Danke heute Abend for a life of victory. Für ein Leben des Sieges. We thank you for such a great example in our Lord Jesus. Danken dir für so ein wunderbares Beispiel im Herrn Jesus. And the meekness that is expressed to us. Und die Sanftheit, die uns gegenüber ausgedrückt wird. Come unto me, all ye that are heavy laden. Kommt alle mühselig Beladenen zu mir. For I will give you rest. Weil ich gebe euch Rast. For I am meek and lowly in heart. Weil ich bin sanft und gebeugten Herzens. Lord Jesus, we thank you for your strength today. Herr Jesus, wir danken dir für deine Stärke. And we thank you that you don't use it against us. Und wir danken dir, dass du sie nicht gegen uns verwendest. But you use it through us. Sondern durch uns. Lord, as we subject ourselves to you. Indem wir uns dir unterordnen. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.